Alles verschissen, zweiter Versuch. Neu. Aber wie wir beim ersten Take schon gesagt haben, gut Ding will Style haben. Das ist das dümmste Motto der Welt. Alles ein bisschen kompliziert. Wir haben neue Mikros, deswegen hören wir uns so gut an, wie wir aussehen. Oder noch besser. Oder noch besser. Neue Mikros an alten Rechnern. Neue Mikros an altem, ja, Schrott. Neue Freunde mit neuen Schläuchen. Oh, no. Ja, wir waren eigentlich in einer sauspannenden Diskussion mit drin. Ja. Und haben dann beim Google-Googeln bemerkt, dass die Mikros abgekackt sind. Also nicht die Mikros, sondern die Aufnahme abgekackt ist. Aber jetzt richtig. Können wir, ich habe alles im Griff, ich sehe die ganze Zeit, wenn irgendwas rumläuft, aufnimmt, bla bla. So, gut. Ne? Ich auch. Ja. Alles rot auf meinem Display, so soll es auch sein. Blut, Blut. Ja. Wäre nur schlecht, wenn es wieder aufhört. Genau. Naja, kann ja mal passieren. Ich meine, es ist die 8. Folge und das erste Mal, dass was schief geht. Das stimmt überhaupt nicht, oder? Schade. Und es ist die letzte Folge vor der ersten Folge mit Gast. Ja. Nächstes Mal, ich sag jetzt nicht wieder nächste Woche, weil es völlig falsch ist, nächstes Mal. Man soll doch auch keine auf keinen Fall. Referenzen. Deswegen sage ich gar nichts, aber nächstes Mal ist der Matthias dabei und... Freue ich mich jetzt schon drauf. Der hat mir gestern gesagt, dass er Themen vorbereitet hat. Ach du Scheiße. Weil er unsere eine Folge so cool fand und darauf Bezug nehmen will. Stimmt das? Stimmt wirklich. Ey, Mann, irgendjemand findet irgendwas cool. Im 31. Lebensjahr habe ich meine letzte Klausur ever geschrieben und bin bald Bachelor und dann ist es fertig. Dann bin ich auf demselben Stand wie andere, vor 10 Jahren. Die 19 sind, genau. 19. Aber dann ist vorbei, dann geht der Ernst des Lebens los. Dann geht das Leben des Ernstes los. Richtig. Habe ich den Spruch gerade schon mal gebracht? Ich glaube nicht. Geil. Jo, und dann kaufe ich mir ein Haus. Ja, fertig studieren, Haus, Baumpflanzenkind kriegen, Haken dran, Rente. Urne. Das Urne, ja, genau. Es gibt jetzt so ein neues Verfahren für die Super-Ökos, die sich nicht einäschern lassen wollen. Mm, das ist diese Kompostierungsanlage, ja, also für Menschen. Verflüssigungsanlage, yeah. Wie bei, keine Ahnung, Matrix, nee, weiß nee. Nicht. Aber so einen Komposthaufen für Menschen kenne ich. Da habe ich sogar beim Crowdfunding ein paar Euro hingetan. Sind es die, die sich dann in so einem Friedwald? Nee, das sind das ist so ein dreistöckiges Gebäude, was von innen komplett mit Holzspänen gefüllt ist. Und da kannst du halt oben irgendwie Tote reinschmeißen und unten kommt Dünger raus. Das ist schon relativ geil, weil CO2-neutral. Okay. Und so ein Krematorium macht wohl echt Dreck. Also, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ah, okay. Der Name täuscht. Man sollte ja meinen, dass es cremig ist. Aber ja, eigentlich, wir haben ja immer Themen vorbereitet. Ich habe Themen auch wieder vorbereitet. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, und ich war eigentlich damit beschäftigt, gerade als alles abgestürzt ist. Vom großen, meinem neuen großen Lieblingsgewürz zu schwärmen, nämlich Dill. Tim Ferriss ist schuld, der hat nämlich in irgendeinem 4-Hour-Chef-Podcast erwähnt, dass Dill total geil ist. Tim Ferriss. Wie heißt denn Dill auf Englisch, um Himmels Dillen? Okay. Oh. Weiß ich nicht. Muss Dial. Das wird's nicht sein, oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Frag doch mal diesen einen neuen Übersetzungscomputer, den es im Internet gibt. DeepL. Ja, aber es ist doch Lingui, oder? Nee, DeepL ist der neueste heiße Scheiß. Habe ich gelesen, aber ich habe gedacht, dieses DeepL ist... ist der absolute Knaller. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Lingui. Ach, das kann natürlich sein, aber ich habe da ein paar Sachen eingegeben. Ja, aber Einzelvokabeln sind ja ist komplett scheißegal. Aber dieser DeepL ist einschüchternd gut. Also ich glaube, meinen Nebenjob bin ich in 2 oder 3 Jahren los, weil es halt echt aber das ist fucking great ist. Ich glaube, das ist wieder so ausgewählter Kram. Nee. Wo dann hier in unserem bis zum Anschlag zusammen manipulierten Testumgebungs- unter Laborbedingungen haben wir es gepackt, fast so gut zu sein wie einer, der nach 3 Bier mal Harry Potter gelesen hat. Nee, ich habe es ja selber ausprobiert und es ist wirklich krass gewesen. Ja, aber hast du es auch an den Sachen ausprobiert, die du selbst übersetzen müsstest und hast dann mal geguckt, sind die genauso geil? Ich habe das Copyright nicht, deswegen darf ich den nicht copy und pasten. Ja, krass. Nee, Quatsch, darf ich natürlich. Aber nee, ich habe einfach möglichst komplizierte Sachen eingegeben. Also so, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich hiermit nochmal dafür entschuldigen, dass ich gestern in diesem unangemessenen Tonfall mit Ihnen gesprochen habe und so. Mhm. Und da kam halt echt einfach... Ja, also Dill heißt, glaube ich, auf Englisch wirklich einfach Dill, aber ich habe keine Lautschrift. Dial. Das kann ja nur Dill heißen. Ja. Ich habe gelesen, dass halt natürlich, solange alles eindeutig ist und nicht zwangsläufig aus dem Kontext die Bedeutung von einem Wort zu erschließen ist, weil es halt 15 Bedeutungen hat und nur aus dem Kontext klar ist, welche jetzt passt, kackt es genauso ab wie alles andere die letzten 30 Jahre ab. Bei Fuck hat es extrem gut funktioniert. Ja, genau. Aber weißt du, da ging es zum Beispiel um irgendeiner hat erzählt, dass es um irgendeinen politischen Entscheidungsprozess ging. Und dann war es halt wieder vorbei, weil dann halt irgendwelche Members of irgendwas, irgendwelche Bills und sonst was hatten und dann war klar, okay, zu viele mögliche Kontexte für zu viele Vokabeln, die doppeldeutig sind und dann scheißt es komplett ab. Ja, aber es ist, glaube ich, trotzdem noch der Beste. Ja, aber es ist halt immer noch nicht sinnvoll, weil hat also ein so ein Übersetzer halt auch dazu geschrieben, die Arbeit, die du damit hast, diesen von der Software übersetzten Text nochmal komplett zu überarbeiten, ist genauso viel Arbeit, wenn du selbst übersetzt. Oder sogar mehr. Weil du halt erst noch lesen musst und dann dran rumschrauben. Und das raffen halt die Leute, die nichts mit Übersetzung machen, nicht, dass einen schlecht übersetzten Text zu überprüfen und zu einem guten Text zu machen, mehr Arbeit ist, als selbst zu übersetzen. Mhm. Oder genauso viel. Ja, natürlich. Aber man sagt ja immer, dass man schwer sehen kann, wie der Fortschritt immer schneller wird. Aber da habe ich so das Gefühl, ich war ja vor 6 Wochen erst ziemlich überrascht vom Microsoft Translator. Mhm. Weil ich 10% von dem, was das Teil ausspuckt, einfach unverändert übernehmen kann. Ja. Und dafür bezahlt werde. Ja, Frechheit. Und bei dem kann ich jetzt aber nicht mehr 10% übernehmen, sondern 80%. Mhm. Und da sind ein paar Wochen dazwischen gewesen. Und vor einem halben Jahr ging noch gar nichts. Okay. Und Wir hatten es auch gestern oder so, mal mit einer Freundin über Cortana. Was ich so geil finde, dass Microsoft wirklich durchzieht und den Assistant Cortana nennt. Weil das halt der, weißt du, woher der Name kommt, oder? Nee. Es hat Nerdiest Reference of Nerdy References, weil das halt die AI vom Master Chief aus Halo ist. Also die künstliche Intelligenz von der Hauptfigur aus... Einem Videospiel. Das Anfang des 21. Jahrhunderts auf der damals populären Videospielplattform Xbox. Xbox. Etabliert wurde und da gab es halt so eine Computer-AI in diesem Raumschiff und die hieß Cortana. Ach so. Und deswegen heißt Cortana Cortana. Und alle Nerds kriegen den Nerdgasm und denken so sich, Zomk. Wir waren bei Dill, ne? Ja, Cortana, so. Dill ist geil und laut, weil Tim Ferriss halt gesagt hat, hier, mach mal Dill ans Rührei. Tim Ferriss hat übrigens einen sehr erfolgreichen Podcast, der noch erfolgreicher ist als unserer. Also Tim. Genau, Tim. Wir sind natürlich per Du, deswegen können wir... Wenn du uns hörst, lang doch mal ein. Oh no, okay. Das ist in letzter Zeit relativ häufig besoffen, wenn er was aufnimmt. Vielleicht. Aber die Folgen sind saugeil. Ja. Kennst du auch diese Call? Der macht auch so eine Call-In-Format, wo er irgendwelche Leute anruft. Echt? Ja, nachts um 3. Hier ist voll die Fliegenplage. Hast du irgendwo reingeschissen? Ich weiß nicht. Nee, hab ich nicht. Aber ich. Es sind ja nur 2. Aber ich habe so Fliegenklebe hier. Wie ekelhaft sieht das denn aus? Das ist so eine Mischung aus Knack und Back und horrendem Stuhlgang, aber es ist eigentlich eine Fliegenfalle. Diese Ekelfliegenklebefallen, die man so aufhängen muss. Was passiert denn, wenn man sich damit eine reinhaut selber? Hey, das Ding darfst du auf keinen Fall jemals berühren, dann ist alles vorbei. Das hängst du dann hier so hin. Das stinkt wie die Hölle. Auch noch. Und dann kommt die Fliegen und fliegen. Welche ganze Pheromone da. Genau, mit dem. Hast du eigentlich vor, den Pappbecher da drüben in die Spülmaschine zu packen? Oder ist es nur. Ja, wegen dem Umweltschutz, dass der halt nur sauber entsorgt wird. Spüle ich den halt nochmal mit 60 Grad heißem Wasser. Dill! Vierter Versuch. Dill im fucking Rührei. Ist saugeil. Jetzt habe ich mir einen Haufen Dill gekauft. Und schaufeln mir den halt aufs Rührei. Finde das total gut. Und natürlich, aber das ist halt schon Classic im Gurkensalat. Oder mit dem Räucherlachs und Senf. Ja. So eine Senf-Dill-Soße, übrigens auch voll geil für Nudelsalat. Statt Mayo, Frischkäse, Honig, Senf und Dill nehmen. Mhm. Und ein bisschen Wasser. Geil. Und das in den Nudelsalat packen. Dann am besten noch Hähnchen und Erbsen. Erbsen im Nudelsalat? Mhm. Okay. Den besten Nudelsalat, den ich je gegessen habe, hat der Nikolai gemacht auf dem ersten Wochenende vor 10 Jahren. Der hat einfach einen Berg Nudeln genommen. Und weggeschmissen. Und einfach nochmal ein Kilo Käse da reingerührt mit Sahne. Mhm. Und wahrscheinlich Dill dran. Ja, dann war das einfach so eine creamy, cheesy Klotz from hell. Smearpocalypse. Und das war der beste. Nudelsalat ever. Sau gut. Aber wenn du Dill ins Rührei machst, machst du den dann am Ende rein oder schon währenddessen? Weil wenn der heiß wird, wird er doch bitter, oder? Und erst am Ende drüber geträuselt. Okay. Weil ich bin so ein Rührei Minimalist, dass ich wirklich nichts ans Rührei mache und am Ende halt nur Salz und Dill. Der bekennende Rührei Minimalist. Ja. Ja, geil. Erstens mag ich es nicht, wenn das Rührei trocken wird, also wenn es halt so lange gebrutzelt wird, bis es halt so Knusperflocken sind. Das muss immer noch schlotzig sein. Sagt man das? Schlotzig? Ja, ich glaube, man sagt es schon, aber... Schlotziges Rührei und ich zweifle an diesem Wort. Nee, ich nicht. Und am Ende Salz und Dill. Geil. Ein Kumpel von mir sagt immer rumdillern, ich weiß aber nicht, was er damit meint. Wahrscheinlich geht es da um Sex. Nee, ich glaube, es geht darum, unnötig Zeit auf irgendwas zu verwenden. So echt? Wie eigentlich ihr gerade, die ihr euch den Podcast hier anhört. Nein, es ist wohl Podcast-Time ist Productive-Time. Scheiße, verwechselt. Rumdillern. Mit Dill Clinton. Haut euch Dill aufs Rührei und schreibt in die Comments bei uns auf der Homepage oder auf iTunes, ob das geil ist. Und drückt Control Alt Delete. Zweimal schnell hintereinander. Ja. Ja, das war jetzt mein erstes Thema. Jetzt bist du wieder dran. Mein erstes Thema habe ich ja auch schon durch. Ach so. Mein zweites Thema ist eine Feststellung, nämlich oh Gott. Letzte Woche saß ich allein zu Hause und wusste nicht, was ich machen soll. Und da habe ich mich gefragt, wo das herkommt. Dann habe ich mal in den Kalender geguckt und dann kam raus, von den 50 Abenden davor habe ich 46 Abende mit irgendwelchen Leuten verbracht und 45 Abende mit Leuten, die ich mir selber ausgesucht habe und cool finde. Das heißt, Life Goals. Das Kapitel keine Freunde ist vorbei. Und das gilt, ist voll gut. Ich habe gilt aber nicht, wenn man die Leute dafür bezahlen muss. Das habe ich nicht getan. Jetzt spielt gleich die kleinste Geige der Welt für euch, wenn Toni davon erzählt, dass er keine Freunde hat. Hatte. Früher. Ja, die waren halt alle doof und dann habe ich einfach alle Nummern aus dem Handy gelöscht und dann hat natürlich auch niemand mehr angerufen, wenn ich niemanden mehr angerufen habe. Mhm. Und dann saß ich immer allein zu Hause und dachte, besser das als den ganzen Scheiß, den ich vorher gemacht habe. Ja. Mal gucken, wann es wieder losgeht. Aber es hat dummerweise 3 Jahre gedauert, bis es wieder losging. Das war ein bisschen blöd. Sind es dann verschiedene 1000 Leute oder sind es die gleichen 5 verteilt auf alle paar Tage hängst du mit gleichen 5 Leuten rum? Ich habe mal alle, die beteiligt waren, am selben Abend eingeladen, was trinken zu gehen und das waren 12. Zong! Und am Ende saßen wir zu fünft da am Riesentisch, den ich reserviert hatte, weil einfach alle abgesagt haben. War das, da, wo du einfach gesagt hast, du connectest jetzt random people, die sich untereinander nicht kennen oder was? Ja, da war ich nicht eingeladen außerdem. Ja, weil du 1 Million Kilometer Anfahrt hast. Ist mir egal, für so ein Event würde ich anreisen. Aber du hast ja das große Glück gehabt, dass niemand gekommen ist. Ich mache das auch demnächst nochmal. Ich komme auf jeden Fall. Das ist irgendein Mittwoch, weil sonst der Thomas nicht kann und die Lisa. Okay. Hammer. Nee, das ist super. Ja. Das ist, und Ricardo hat halt abgesagt, weil seine Frau immer gekotzt hat. Ja, ist die schwanger? Nee. Einfach krank. Ja. Der hat mir dann noch geschrieben, sie hat zwar gesagt, ich kann mich mit euch treffen, aber ich weiß, es ist eine Falle, ich bleib zu Hause, es tut mir leid. Scheint ja eine voll unkomplizierte Beziehung zu sein. Es ist tatsächlich, die sind mega cool. Okay. Also, keine Ahnung, ich habe die erst 2-mal gesehen. Ja, hat das dann funktioniert? Also haben dann auch die Leute, die sich nicht kennen, sich untereinander total connected? Die haben hinterher Nummern getauscht und sich verabredet und so Sachen gemacht. Und wir haben alle Englisch geredet, weil der Ricardo noch kein Deutsch kann. Ah, wo war der vorher? 4 Jahre in China. Scheiße. Der ist halt so Remote Workforce, deswegen ist es egal, wo er arbeitet. Und seine Frau hat aber die Jobs auf der ganzen Welt. Ah, okay. Weil sie für einen multinationalen Veranstalter von Sportevents tätig ist. Von Bürgerkriegen. Genau. Und er zieht dann halt einfach hinterher, der braucht ja nur einen Laptop. Sau gut. Ja. Irgendwann, wenn ich groß bin, ich auch so einen Job. Ich habe jetzt schon so einen Job. Fuck! Außer mittwochs. Alalalala. Ja, das, apropos, ich habe jetzt schon so einen Job. Anderes großes Thema für die nächste Folge. Jetzt schiebst du die ganzen Themen in die nächste Folge. Ja, einfach weil ich 2 Themen für die nächste Folge vorbereitet habe. Das ist der Wahnsinn, oder? Mann, so viele Gewürze kenne ich gar nicht, um die alle zu besprechen. Grüne Pfefferkörner aus dem Glas. Ja, das ist mir zu advanced. Das ist auch so das Auglaue, ich kann nichts lesen von dir. Fuck, ich habe mich verschrieben. Egal. Meine Handschrift sieht so ähnlich aus wie die von Kafka. Ich habe früher immer Ärger gekriegt in der Schule und dann habe ich mir so ein Reklamheft gekauft, wo auf der Startseite, wollte ich gerade sagen, auf dem Cover ein Fuck-Simile ist. Aha. Das machen die wohl manchmal, damit es cooler aussieht. Irgend so ein Scan vom Original. Und dann dachte ich, der hat genau die gleiche Schrift wie ich. Okay, ich habe ja auch mal angefangen, schön zu schreiben und habe es ganz schnell wieder sein gelassen. Ja. Ich habe immerhin Briefpapier gekauft, aber noch keinem geschrieben. Ich habe seitdem auch noch keinem geschrieben, aber ich schreibe sowieso regelmäßig Briefe, weil ich das so cool finde. Jetzt habe ich auch noch einen Kühler, beziehungsweise einen Tintenkugelschreiber-Dingsi-Bumsi. Dann kann ich geil schreiben. Geil. So. Wer ist dran, junge Vater? Ich habe doch gerade, die Keine-Freunde-Zeit ist vorbei. Sau gut. Also, da mache ich mir direkt Notizen, weil meine Keine-Freunde-Zeit... ist noch lange nicht vorbei. Nee. Geil. Was habe ich noch für geile Themen vorbereitet? Was ist noch geiler als Dill? Was geiler als Dill? Wenig. Sehr wenig. Aber Wholesome Memes ist geiler als Dill. Nerd Corner oder was? Warum wie Nerd Corner? Das ist voll die Bewegung. Also musst du überlegen, dass... jetzt müssen wir weit ausholen. Reddit, die Plattform, das Meta-Forum, also die Plattform, wo jeder, der lustig ist, sein eigenes Forum starten kann und mit allen anderen Leuten über irgendwas reden, zum Beispiel über Dill. Ich könnte da jetzt mein Dill is mega awesome Reddit aufmachen und alle Menschen einladen, die Dill lieben, und dann reden die da über Dill und posten Bilder über Dill. Dilde. Das ist mein bestes Beispiel für. Ja, gibt es ja echt für alles ein Reddit? Es gibt den Reddit der Menschen, die Karten sammeln, ohne Neuseeland. Immer, einfach die neuesten Karten, die sie irgendwo finden, wieder posten. Gibt für alles ein Reddit. Haben wir nicht auch mal ein Reddit? Du hast doch mal ein Reddit gestartet. Ich habe mal ein Reddit gestartet und dann kam aber nichts. Ja, siehst du? Zu wenig Dill im Reddit. Nicht so Dill. Und, jetzt hat das Internet an sich ja die Tendenz, hasserfüllt zu sein, und jeder findet alles scheiße und so. Also jeder, der länger als 3 Minuten in der YouTube-Comment-Section mal unterwegs war, weiß, was ich meine, oder? Mhm. Also so dieses ich beschwere mich erst über alles und wenn einer irgendwas sagt und total nett ist, dann erkläre ich ihm erstmal, warum das nichts kann und warum ich alles besser mache und warum es irgendwo was Besseres gibt und warum das nicht funktionieren kann und alles blöd ist. Oder die Typen, die sagen, wusste ich schon, deswegen bist du scheiße. Genau. Und also bin ich auch manchmal, kann es sein. Ja, aber das... Oh. Ach, Quatsch, voll schlimm. Ja, also jedenfalls ist das Internet halt ganz schlimm. Und jetzt hat irgendjemand mal vor einem Jahr ein Reddit gegründet, Wholesome Memes, wo halt wirklich versucht wird, positive Stimmung, positive Uplifting, wie sagt man? Erhebend. Erhebende, stimmungserhellende, trotzdem lustige und trotzdem halt auch authentische Memes zu posten. Also die benutzen die verschiedenen Bilder und Vorlagen und Witze wirklich so, wie man es richtig benutzt. Das ist also nicht dieser peinliche Versuch, den man zum Beispiel auf Facebook oder so sieht, wo Leute halt die ganze Zeit Memes falsch posten, wo man sich die ganze Zeit denkt, so, Alter, was geht mit dir? Da werde ich auch zum hasserfüllten Internet-Troll. Sofort. Du bist doch gar nicht mehr bei Facebook. Ich bin ja nirgends mehr. Mhm. Außer, dass ich ab und zu halt in diesen Reddit reinguck. Ja, weil es halt einfach echt nett zugeht, oder? Ja, weil halt alle total positiv sind und die ganze Zeit nur Sachen posten. Ja, ich mag meine Freunde so gern. Und das ist eigentlich der Klassiker, oder? Ich hänge so gerne mit meiner Family rum. I love my friends. Und ich supporte alle. Und hey, dem einen geht's nicht gut, ist aber nicht schlimm. Und einmal die Woche gibt's einfach so ein Lass-mal-Freunde-sein-Post, wo alle Leute erzählen, ja, ich bin der Farid, ich hänge hier rum und mach Podcast, wer will mein Freund sein? Und dann schreibt irgendjemand anderes, ja, ich. Und es ist einfach nur alles total positiv. Ja, so gut. Und inzwischen sind es 900.000 Leute. Ach so. Okay, dann ist es wirklich nicht mehr die Randgruppe von der Randgruppe. Ich dachte, das sind so fünf Verrückte oder was, aber nee, 900.000 ist halt schon viel. 900.000 ist einer der größten, also inzwischen einer der großen Reddits. Ist es zu früh, jetzt Hoffnung zu haben für die Menschheit? Ja. Nee, ja, viel zu früh. Das ist die große Frage. Ist das jetzt geil? Also was ich mich gefragt habe, ist das wirklich eine positive Entwicklung? Ja, cool, die Leute sind voll positiv. Oder ist es einfach nur die nächste Stufe der Filterblase? Also, dass die Leute halt sagen, ich schaffe mir jetzt wieder einen Raum, der auch noch virtuell ist, der halt im Endeffekt genauso faschistoide Züge trägt. Ja. Im Positiven halt sagt, hier darf nichts stehen, was nicht super awesome ist, sondern hier ist nur alles immer gut und positiv und wir sind alle Freunde und wir haben uns alle lieb und wenn was schief geht, dann machen wir es wieder gut und wir helfen uns und bla. Das kann natürlich sein, ne? Aber ich denke dann an der Stelle, es ist ja auch cool zu wissen, dass es einfach 900.000 Leute gibt, die über Witze lachen können, die auf niemandes Kosten gemacht werden und das im Internet, wo es halt leichter ist zu hauen, als konstruktiv zu sein. Es oder? Ist ja nicht nur, dass die Memes nicht auf Kosten anderer Leute sind, sondern es ist wirklich so, dass da auch manchmal halt irgendwelche Leute was posten, woran wirklich gezeigt wird, hier ist jemand selbstlos oder hier ist jemand für jemand anders da oder unterstützt den oder so. Ja, also es ist auch wirklich positiv. Es ist nicht nur, wir sind nicht scheiße, sondern es ist, wir versuchen halt das Gute in der Welt vorzubringen irgendwie. Ja, also mir fällt irgendwie nicht ein, was daran wirklich schlecht sein könnte. Ich habe noch ein Thema. Wir sind doch gerade über Wholesome Memes und Nerd Talk dahin gekommen. Mhm. Ich habe ein Nerd-Thema vorbereitet. Oh mein Gott! Heute ist der 9. oder 8. So. 8. Jetzt haben wir schon wieder eine Zeitreferenz. Junge, das ist kein Vater. Problem, wir sagen ja nicht, welcher Monat. Dödüb, dödüb. In 20 Tagen, dödüb, dödüb. Nämlich am 28. läuft der Dropbox-Support für meine To-Do-Listen-Verwaltung aus. Ah, hast du erzählt. Und ich brauche ein neues Produktivitätssystem. Saubitter. Weil ich zurzeit zwei verschiedene To-Do-Listen-Apps benutze, weil die eine super Dropbox-Synchronisierung hat, aber keine zeitgebundenen Erinnerungen machen kann mit einer Zuverlässigkeit von mehr als 50%. Mhm. Und die andere kann halt nur zeitgebundene Erinnerungen. aber halt nicht einfach irgendwelche Einträge, die an einem bestimmten Tag angezeigt werden. Aber bei manchen weiß ich halt, ich brauche die zu einer gewissen Uhrzeit und bei anderen weiß ich, ich brauche die nur an einem gewissen Tag. Und dann habe ich noch eine dritte App, damit ich sehe, ob ich jede Woche ungefähr gleich viel erledige von irgendwas. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich alle drei unter einen Hut? Weil bei der dritten App das Problem ist, dass die Entwickler niemals ein Abo-Modell eingeführt haben und deswegen ihre eigene Arbeit nicht mehr bezahlt kriegen. Mhm. Und deswegen ihre Fehler nicht rausmachen aus der App. Seit Januar zeigt ihr nämlich alles in der falschen Farbe an, was überfällig ist. Nervig. Das sollte grün werden, wenn es gerade so fällig ist, und orange, wenn ich es verkackt habe. Und du willst alles in einer App? Gerne das, ja. Und ich habe halt überlegt, ob ich auf Papier umsteige. Riesendünnschiss, auf gar keinen Fall. Ich habe letzte Woche der Auszubildende in unserem Betrieb einen einstündigen Vortrag darüber gehalten, warum Papier kein adäquater Weg des Projekt- und Zeitmanagements ist. Dir werden auf Papier so Sachen auffallen wie, ach verdammt, wenn ich irgendwas auf eine Seite geschrieben habe und die restlichen Sachen auf dieser Seite nicht mehr relevant sind, dann überträgt sich das gar nicht automatisch auf die Seite, wo die relevanten Sachen stehen, sondern ich muss das dann abschreiben. Genau. Per Hand. Ja. Und ich muss das finden auf einer vollgekritzelten Seite, per Auge, wo ich mir halt denke, was? Hä? Wer arbeitet denn so? Was ist denn hier los? Also irgend so ein Google-Man hat gesagt, er hat gerade sein komplettes System auf Papier umgestellt. Und ich überlege, ob das halt cool ist, weil ich auch meine Zeit am Bildschirm reduzieren will. Und deswegen habe ich mir jetzt als neuen Rechner auch keinen Laptop mehr gekauft, damit ich außer Haus nicht auf die Idee komme, noch zu arbeiten. Da stehe ich lieber eine halbe Stunde früher auf, mache alles zu Hause, gehe dann einfach. Also ich finde solche Sachen wie diese die Möglichkeiten von Übertragungsfehler, dass du es nicht durchsuchen kannst, dass du es nicht indexieren kannst, dass du es nicht dass du es nicht fehler- und verlustfrei bearbeiten kannst. Mhm. Du kannst auf Papier nichts durchmemorieren. Das ist so zentral für die Art und Weise, wie ich meine Aufgaben manage. Dass ich, wenn ich das alles nicht mehr hätte, würde ich durchdrehen, da brauche ich gar keinen. Mhm. Dann könnt ihr auch die Hälfte vergessen, so, weil das wäre immer noch weniger Arbeit, als dieses Papier von A nach B zu schreiben, ja. X-fach. Ich habe es oft in meinem letzten Praktikum, ich mache lauter junge Leute Sachen, ne? Aber irgendwie, da habe ich meine To-Do-Liste für die Arbeit auf Papier gemacht, weil ich halt gesagt habe, auf mein privates Handy kommt mir der Arbeitskram nicht drauf. Mhm. Und das war ziemlich cool, weil ich dann halt jeden Morgen meinen Zettel von gestern rausgenommen habe und alles, was noch nicht erledigt war, auf einen neuen übertragen habe. Ich benutze auch Papier. Fällt mir gerade ein. Aber nur in einem einzigen Arbeitsschritt. Beim Scheißen. Ja, wie viele Seiten hast du da pro Tag vollgeschrieben? Es war eine A5-Seite. Ja, gut. Also wenn ich... Mit 20 Aufgaben ungefähr. Ja, wenn ich morgens ins Morgenmeeting mit meiner Chefin gegangen bin, wo nur, was steht heute an und was haben wir gestern gemacht, habe ich 5 DIN A4-Seiten vollgeschrieben. Mhm. So, und dann hatte ich noch nicht den aktuellen Stand der laufenden Projekte, die ja 5 Tage A5 Seiten irgendwo stehen. Und wenn ich mir da vorstelle, das hätte ich alles auf Papier, sondern ich nehme dann diese 5 Seiten, dann gucke ich, was kann ich innerhalb von 5 Minuten erledigen, was ist einfach nur schnell weg. Dann habe ich das rot mit so einem roten Textmarker. Alles, was direkt erledigt ist, wird rot. Und dann nehme ich die restlichen Notizen und habe die halt strukturiert und mein OneNote getippt. Dass man sagt, was ist das Ergebnis, das ich erzielen will, was sind die Schritte, die ich dafür machen will und wie weit bin ich mit denen. Habe das zusammengefasst und habe dann alles gelb markiert, was ich zusammengefasst habe. Und dann hatte ich 5 Seiten und konnte auf einen Blick sehen, habe ich alles, was auf dieser Seite stand, entweder erledigt oder übertragen. Und dann konnte ich die Seite wegschmeißen. Okay, aber das ist halt natürlich auch ein ganz anderes Volumen, als das, mit dem ich zu kämpfen habe. Ne? Also allein schon, weil du einen richtigen Job hattest und nicht nur Scheiß macht den ganzen Tag. Weißt du, wie oft wir im Meeting gesessen waren und dann irgendeine Mitarbeiterin gesagt hat, den Anruf habe ich vergessen, weil das 3 Seiten weiter hinten auf dem Blog stand. Ja. Wo alles andere durchgestrichen war, außer so eine Zeile. Katastrophe. Ja, blöd. Dann brauche ich aber echt mal eine App. Eine geile. Selbst programmieren. Kann ich noch nicht. Direkt hier JavaScript, keine Ahnung, was brauchen wir da heutzutage? Keine Ahnung. Aber meine Programmierlerngruppe steht ja. Geil. Wir sind zu zweit. Ich mach mit. Der andere heißt Lennart. Darf ich mitmachen? Ja. Geil. Was macht er denn überhaupt? Swift. Blech, Apple. Kein Bock. Ja, also irgendeine coole App. Also am besten mit Desktop und mobil. Hast du das einfach mal alles gegoogelt? Es gibt ja Things. Für 1 Million Euro. Wie viel kostet's? 70. Im Jahr? Weiß ich nicht mehr. Also einmalig 70 für die produktivste Produktivitäts-App, die ich habe, würde ich zahlen. Würde ich auch zahlen, glaube ich. Aber ich hab mir 4 oder 5 Apps angeguckt und die sind halt alle dermaßen überladen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also das Coole an denen, die ich jetzt habe, die nicht mehr funktionieren, die benutze ich seit 2009. Mhm. Habe ich auf dem iPod gehabt damals. Und die können halt nix. Und es ist total geil. Du kannst was eintragen und alles, was heute fällig ist, wird hier angezeigt und es gibt 3 verschiedene Farben. Und aber es gibt doch irgendwie, also so eine ganz simple To-Do-App, die nix kann, gibt es doch auf jeden Fall. Also ich raff dein Problem mit. Einerseits sagst du willst viele Funktionen, nämlich gleichzeitig eine Erinnerungsfunktion, eine Terminfunktion, ohne To-Do-List und anzeigen, was fällig ist und nicht und bla bla bla. Aber nur genau das und mehr nicht. Es gibt halt... Und auf, ja, und auf also ich habe eine, da habe ich den Namen vergessen, die konnte das alles, aber dann hast du gleich noch so Team-Scheiß gehabt. Ja, nutzt es doch einfach nicht. Ja, aber das ist halt die ganze Zeit da. Und so Bilderscheiß, alles war mega bunt und die Hälfte vom Bildschirm ist für, also wirklich die Hälfte vom Bildschirm ist für Design draufgegangen, nicht für Inhalt. Und das finde ich stressig. Also ich benutze ja seit 5 Jahren von Anthony Robbins diese Rapid Planning Method. Und der Trend, das ist der mit den Zähnen, der immer so schreit. Genau, und der trennt ja Aufgaben und Projekte von der zeitlichen Realisierung und sagt, das hat nichts miteinander zu tun, drüber nachzudenken, was ich machen muss, warum und wie und wann oder wie lange ich dafür brauche. Das hat mir halt zauber Probleme gelöst, weil dadurch brauche ich halt einfach nur einen Zettel, also OneNote oder Evernote oder irgendwas, wo ich drüber nachdenke, was ich mache, warum und wie. Mhm. Und in einem zweiten Schritt, der unabhängig davon ist, hocke ich mich einmal hin und sage, dann mache ich das und das braucht so lang. Und das erinnert mich dann daran, dass ich das dann machen will. Ja, letzteres, ja. Dann könntest du eine simple To-Do-List nehmen oder wirklich sowas wie Evernote, was dir wahrscheinlich zu überladen ist. Da könntest du im Endeffekt eine Textdatei nehmen. Ja, aber ich habe ja häufig auch das Glück, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich brauche in 2 Wochen am Dienstag um 11.20 Uhr diese Information und dann mache ich mir halt so eine getimte Erinnerung dafür. Ja, aber in deinem Kalender einfach. Nee, in der To-Do-App. Warum? Du benutzt doch deinen Kalender. Nee, da stehen aber halt schon 35 Termine die Woche drin, da kann ich nicht noch mehr reinschreiben. Warum? Weil ich dann... Weil ob jetzt eine zweite App zu deinen 35 Kalenderterminen dich erinnert. Weil das die gleiche App ist zu deinen 35 Terminen. Entweder wirst du erinnert oder nicht. Das hat noch einen anderen Nachteil. Wenn ich es in den Kalender schreibe, dann habe ich einfach, wenn ich gucke, was für Termine ich wo habe, halt den optischen Riesen-Overflow, weil dann einfach noch mehr drinsteht. Pro Woche habe ich um die 30, 35 Termine. Mehrere Kalender. Und dann einblenden und ausblenden, oder was? Klar. Dein Aufgabenkalender, dein Terminkalender. Das kannst du, also. Aber da habe ich dann zum Beispiel wieder das Problem, dass ich die Erinnerungen nicht snoozen kann vom Kalender. Warum? Soweit ich weiß, geht das nicht. Oder bin ich jetzt komplett uninformiert? Nicht endlos lang. Du kannst jetzt nicht eine Woche snoozen oder nee, so. Nee, das brauche ich auch gar nicht. 10 Minuten, 15 Stunden oder so. Das kann jeder Kalender nicht kennen. Also sowas, selbst der Google Android Stock Kalender, der Windows Stock Kalender kann das. Da muss ich nochmal googeln. Ja, ist echt spannend. Also weil ich mir halt denke, es kann eigentlich nicht sein, dass es diese Apps nicht gibt. Es gibt auch, glaube ich, einfach nicht zu wenige Apps, sondern zu viele. Ja, man muss sie nur finden. Ja. Zum Beispiel die ich benutze, die ist halt total geil. und unsichtbar, wenn ich im App Store unterwegs bin, mehr oder weniger. Du findest sie nicht, wenn du sie kennst. Genau. Ja, das sind also diese versteckten Geheimtipps. In 2009 hat man sie noch gefunden, weil die halt einfach To-Do heißt und die erste war auf dem Markt. Okay, und die haben es aber nicht gepackt, sich zu etablieren als wir sind die Geilen. Ja doch, die haben dann erstmal super viel angeboten und 1000 Apps und was weiß ich, haben die jetzt alle wieder rausgenommen, haben jetzt eine Cloud-Lösung, die sich mehr so an Firmenkunden richtet. Total geklaut. Genau. Bis in 20 Tagen brauche ich, glaube ich, eine Lösung. Wenn es tatsächlich jemand hört, dann echt mal Bescheid sagen, wenn es die ultimative Lösung gibt für macOS und iOS tatsächlich. Ja. Ja. Ach, und du brauchst auch noch macOS, iOS Support. Du brauchst auf dem Mac und auf dem iPhone. Oh, das ist doch die übel. Ja, das doch immer hast, aber echt die übelste Lastenheft, ey. So. Ja. Ja, fassen wir zusammen. Oder hast du noch was? Ich habe noch 1000. Du hast noch 1000? Ja. Scheiße, wer dann? Scheiße, Falle. Also eins habe ich noch raus. Ja, auf jeden Fall. Und zwar meine neueste Entdeckung. Letztens war ich mindblown auf der Couch gehangen, weil ich bemerkt habe, ich hänge nur blown auf der Couch. Weil ich bemerkt habe, wie geil eigentlich der Zugriff auf Musik über YouTube ist. Und zwar gar nicht in diesem Sinne von, ich habe in Recorded with a Potato Quality irgendeinen Scheiß hochgeladen, illegal, mit Torrent-Link oder so, sondern wirklich dieser Riesenanbieter Vivo, die diese Vivo-Channels machen mit den Musikvideos. Und wie cool das ist, dass du dich, durch random YouTube, ich habe irgendein Video gesucht, das neue Taylor Swift Video, habe ich geguckt. Und dann einfach so, ah ja, hier, Music Videos of the 90s, all number one hits from ever. Und dann halt, ja krass, ich kann mir einfach eine Playlist mit Musikvideos zusammenstellen und dann hier mein eigenes VJ Radio irgendwie machen und wie saugeil es ist. Ja. Also vor allem für unsere Generation, oder? Warst du so ein MTV Music Gucker früher in den 90s? Nee, ich bin ja ohne Privatfernsehen aufgewachsen. Es echt? Gab. Waren deine Eltern so pädagogisch wertvoll, oder was? Nee, ich glaube, die waren einfach zu pleite, um sich eine ordentliche Fernsehantenne zu kaufen. Es gab Hitclips im Hessenfernsehen, da habe ich dann so ein bisschen was mitgekriegt von Blümchen und Scooter und DJ Bobo damals. Mhm. Und Liquido. Und ansonsten Musikvideos lange nicht, aber ich kannte so Leute, bei denen ab und zu mal MTV dann im Hintergrund einfach lief. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, ich habe halt dieses Bild im Kopf, wir hatten so eine befreundete Family und da war einer der übelste Music-Nerd. Und dann war halt samstags angesagt, hier mit dem Videorekorder, mit dem Tape, Top 20 aufnehmen. Geil, okay. Und halt dann reinziehen und so und sammeln. Ah ja, hast du schon, hast du nicht, neues Video, bla bla. Und wir haben so Ende der 90er so zu LAN-Party-Zeiten, wo man halt irgendwie über File-Sharing-Plattform oder sowas Sachen getauscht hat, haben wir halt auch Musikvideos gesammelt. Wir hatten dann halt wirklich Videoclips auf dem Rechner, offline Musikvideos. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ja. Also ich, und aus dieser Perspektive von auf MTV drauf warten, vielleicht läuft dieses Video, was so cool ist, kennst du dieses Video, was dann hast du halt wenn du es nicht gekannt hast, hat es eine Woche drauf warten können, dass du durch Zufall irgendwann das Video siehst. Ja. Und mit dieser Perspektive dann jetzt einfach sagen zu können, ich gehe einfach auf diesen Channel von meiner Lieblingsband und dann laufen da einfach 2 Stunden lang alle Videos am Stück. Mhm. Zwischendurch mal Werbung, so alle halbe Stunde für eine Minute, die ich nach 3 Sekunden wegklicken kann. Ja klar, relativ cool, wenn man auf Musikvideos steht. An mir ist das immer irgendwie vorübergegangen mit den Musikvideos, aber echt? Das sind ja wohl wirklich teilweise kleine Filme. Oh. Man hört ja trotzdem die Musik parallel. Man genau. Hat nur noch was Visuelles zum, klotze ich mir halt noch was rein. Ja. Es gibt ja auch ein Shitload an Konzerten. Komplette, ja, genau, vollständig. Das mache ich auch manchmal. Gut, also auch nicht so mit der Handycam, sondern von der Band selbst. Ja, wir oder stellen jetzt das Konzert hoch irgendwie. Wenn du mal die Mediatheken von Arte und SWR stürmst, oder nee, WDR irgendwas, Rockpalast, wo kommt das nochmal? Ach, super geile Sachen. Das ist so geil, du kennst die ganze, kennst noch die ganze öffentlich-rechtliche Nummer. Ja, also aus dem Rockpalast, da gibt es teilweise um Weihnachten rum immer halt Riesenarchive. Es soll ja Downloader für Mediatheken geben, habe ich zumindest gehört. Ich benutze sowas selbst nicht. Und da kann man sich dann wohl dem Vernehmen nach selbst ein Archiv anlegen, wenn man draufsteht. Also sind das dann so 80er Jahre? Keine Ahnung. Ja, und auch ganz neue. Also okay. Bei Arte war halt irgendein Festival, haben die beglitten und alles gefilmt und es ist natürlich dann total geil einfach. Mhm. Ja, und das fand ich so krass. Ich gedacht, da muss ich drüber labern im Podcast über Music Videos. Und ja, ich finde es hammer geil. Ich feiere es echt komplett ab. Ja, ist auch gut. Und vor allem jetzt halt zur Zeit, meine Lieblingsband released neues Album, 7 Tagen. Und jetzt bin ich halt da voll in diesem Release-Ding, Zeitplan, wo halt alle 3 Wochen ein neues Video released wird. Und dann weißt du halt, morgen Abend kommt das neue Video von der dritten Single oder sowas. So als Fan ist schon geil, oder? Wenn man dann da auf dem Laufenden gehalten wird. Ja, ne? Ist cool. Dann ist ja 5 Jahre lang nichts und dann kommen wir das neue Album. Ich find's geil. Mega. Und das ist nur nichts für mich, aber es ist wohl echt geil. Ich kann damit halt nicht viel anfangen, aber es ist gut. Geil. Yes. Ja, dann haben wir es mal wieder gepackt, Junge. Ultra. Ich glaube, wir gehen jetzt dazu über, alles so zu machen wie sonst auch immer, oder? Mega awesome. Ich muss noch tanken. Ich muss kacken. Und dann Kaffee saufen. Genau. Kaffee trinke ich heute aber nicht mehr. Gehen wir wieder in den Laden, wo es das geile Leberwurstbrot gibt. Ich muss aber auch tanken. Scheiße. Was machen wir denn? Ich habe übrigens auf dem Weg hierher überlegt, ob die neuen Mikros so gut sind, dass ich einfach reinfurzen kann und damit meinen eigenen ASMR-Channel aufmachen kann. Uns egal, wir hören uns vor allem selbst gerne reden.